Herzlich willkommen in dieser Literatursendung zum niederländischen Roman Das Büro. Das ist ein Roman von J.J. Voskuil, einem bereits verstorbenen niederländischen Autor. Und in dieser Sendung hört ihr einen Mitschnitt einer Lesung, der 2018 zur Leipziger Buchmesse stattgefunden hat, am 16.03. genauer gesagt. Und wir bedanken uns da sehr bei Gerd Busse, dem Übersetzer des Büros, und bei Wolfgang Schiffer, der bei der Lesung auch vorgetragen hat. Und natürlich auch beim Verbrecherverlag, der dieses wunderbare Mammutwerk, die deutsche Version davon, verlegt hat. Und nun viel Spaß mit der Lesung. Und im Abschluss hört ihr noch ein telefonisches Interview mit dem Übersetzer Gerd Busse. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung von Leipzig liest. Ich bin so alt, dass ich sogar die erste Veranstaltung von Leipzig liest noch kennengelernt habe. Die Neuerung Leipzig schneit kannte ich noch nicht, aber ja, ich sehe, Sie sind alle gut hergekommen, hoffentlich ein wenig besser und entspannter als wir. Ja, Leipzig liest, eine Tradition, wie es eine Tradition ist, dass wir zu Leipzig liest hier in diesem Hause über dieses wunderbare siebenbändige Werk Das Büro reden wollen. Eine Tradition war es auch immer, dass Reintje Gianotten vom Nederlands Letterenfonds hier ein Stück auf Niederländisch vorgetragen hat, dann auf Deutsch für die paar Passagen, die man vielleicht nicht verstanden hat. Reintje ist dies Jahr leider nicht in Leipzig, deswegen haben wir sie mal so ein bisschen per Film rangeholt. Videobotschaften sind ja heute en vogue und es geht deutlich über Twitter-Nachrichten, die so alle Herrschaften dieser Welt absetzen, hinaus. Jetzt kommt auch die Tonprobe. Dames en heren, ich heiße allen namens ons bureau, dat ook uw bureau is, van harte welkom. Ik doe dat met zeer veel voldoening. Te meer omdat u vandaag in zo grote getale gehoor hebt gegeven aan onze uitnodiging. Wij hopen dat deze middag niet alleen voor ons, maar ook voor u een leerzame middag mag zijn. Voor mij persoonlijk komt daar dan nog bij dat ik mij er bijzonder op verheugd heb dat deze middag juist hier bij u plaatsvindt. Dat zeg ik natuurlijk altijd, maar vandaag meen ik het echt. Meine Damen und Herren, im Namen unseres Büros, das auch Ihr Büro ist, heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich tue das mit großer Genugtuung, umso mehr, weil Sie heute so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Wir hoffen, dass dieser Nachmittag nicht nur für uns, sondern auch für Sie lehrreich sein wird. Für mich persönlich kommt noch dazu, dass ich mich darauf gefreut habe, dass dieser Nachmittag gerade hier bei Ihnen stattfindet. Das sage ich natürlich immer, aber heute meine ich wirklich, was ich sage. Mit diesen Worten leitet Direktor Bertha immer die sogenannten Korrespondententreffen des Büros ein. Und mit diesen Worten möchte ich nun auch Sie hier in Leipzig begrüßen. Und ich bin sicher, die Herren auf dem Podium meinen es wirklich. Ich kann leider in diesem Jahr zum ersten Mal nicht an dieser Veranstaltung hier im Psychiatriemuseum teilnehmen, möchte Sie aber auf diesem Wege recht herzlich begrüßen. Denn nun liegt Voskuils Büro auch komplett übersetzt auf Deutsch vor. Viel Vergnügen heute Abend und gute Lektüre. Ja, die Herren auf dem Podium meinen es so. Es ist vielleicht ein bisschen albern, die Herren hier vorzustellen, weil wir ja nicht zum ersten Mal hier sind. Gerd Busse, der Übersetzer dieser literarischen Kleinigkeit von 5200 Seiten. Ich hatte die Freude, es zu lektorieren. Wolfgang Schiffer, seit wie vielen Jahren bei uns als Leser eingemeindet? Wir erinnern uns nicht mehr. Ex-WDR-Hörspiel-Redakteur, Autor, Übersetzer, echter Träger eines Ritterkreuzes des isländischen Falkenordens. Was aber alles, ja wirklich, was aber heute Abend völlig uninteressant ist. Heute ist er unser Orchester des Stimmenchorus von Pet Büro. So, bevor wir einsteigen, mal wieder in diese wunderliche Welt, herzlichen Dank, Thomas, dir, dass du nie die Geduld verloren hast, uns immer wieder hier einzuladen. Herzlichen Dank an den Nederlands Letterenfonds, nicht nur vertreten durch Reintje Rianotten, auch Viktor Schifferli, Bas Pau, die dieses Werk großzügig gefördert haben. Gefördert hat es ebenso die Kunststiftung NRW und der Deutsche Übersetzerfonds. Ja, nun sind wir komplett. Es ist jedes Jahr, nein, eigentlich zwei Bände dazu gekommen, weil in jedem Jahr sind zwei Bände erschienen. Nun liegt diese Soap-Opera für Intellektuelle in deutscher Übersetzung komplett vor. Und wir möchten Ihnen heute, wie das so bei Seifenopern üblich ist, mal ein Was bisher geschah in einer Kurzzusammenfassung geben, damit Sie problemlos wo auch immer in diesem Werk einsteigen können. Zuvor ein paar Zahlen und Fakten. 1996 erschien im renommierten Amsterdamer Verlag G.A. van Osrot, was so ein bisschen der Surkamp der Niederlande war, der erste Band dieses siebenbändigen Romans, der dann völlig unerwarteterweise die Niederlande 5 Jahre in Atem halten sollte, nämlich Het Bureau von J.J. Voskuil. Nein, zu schnell. Im Original sieht das so aus. Dieses Werk war ein unglaublicher Erfolg in den Niederlanden. Es verkaufte sich 500.000 Mal. Es gab ein Theaterstück nach Motiven des Romans, ein Hörspiel in 475 Teilen, was bis heute in Endlosschleife läuft. Es gibt einen Reiseführer, der zu den Orten des Geschehens führt. Und es gab Talkshows, aber so richtig ausgewachsene 1,5-Stunden-Sendungen mit den Beteiligten des Büros, die dann vor der Nation erklären mussten, warum sie so waren, wie sie so waren. Dieses ist der Autor, J.J. Voskuil. Gerd, du hast dich intensivst natürlich mit ihm beschäftigt, du hast ihn gut gekannt. Du hast mit ihm zusammen noch Band 1 bearbeitet. Wir reden also von einer autorisierten Übersetzung. Wer war Voskuil? Brauchen wir das Mikro? Ja, ist viel besser. Wer war J.J. Voskuil? J.J. steht für Johannes Jakobus. Das sagt in Niederlanden natürlich niemand, sondern er wurde einfach angerufen. Er ist 1926 in Den Haag geboren. Er war ein niederländischer Volkskundler, der 30 Jahre lang, nämlich von 1957 bis 1987, als wissenschaftlicher Beamter an einem Volkskundeinstitut in Amsterdam gearbeitet hat. Dem heute übrigens sehr renommierten Mertens-Institut. Nach seiner Pensionierung hat er sich dann hingesetzt und hat einen Schlüsselroman über diese Zeit geschrieben mit dem Titel Het Bureau. Auf über 5000 Seiten, verteilt auf 7 Bände, hat er sich darin sein Leiden an diesem Büro von der Seele geschrieben. Und das hat er so unterhaltsam und wiedererkennbar getan, dass seine Bürosaga in den Niederlanden ein riesen Hit wurde. Es gab Fanclubs im ganzen Land und kurz bevor das reale Büro, das Mertens-Institut, umzog, wurden dort Führungen für Leser veranstaltet, übrigens auf vielfachen Wunsch dieser Leserschaft. Dabei trugen dann die Institutsmitarbeiter so kleine Namensschilder mit ihrem Romannamen und ihrem echten Namen am Revers. Und die haben dann für das Publikum kleine Rollenspiele aufgeführt, beziehungsweise das Publikum durch die Räumlichkeiten geführt. Ich bin selbst nicht dabei gewesen, habe mir aber erzählen lassen, dass in dem großen Sitzungsraum, im Vorlesungsraum, auf dem Sitzungstisch hätte die literarische Reliquie gestanden, nämlich der Plastikträger, in dem immer die Buttermilch in der Mittagspause geholt wurde. Ja, Voskel hat sein Werk in sage und schreibe 4,5 Jahren zu Papier gebracht. Nämlich angefangen hat er am 7. September 1990, aufgehört hat er am 26. Januar 1995. Wie lange hast du übersetzt? Ich habe länger übersetzt, als er geschrieben hat. Ich habe mir von ehemaligen Mitarbeitern, Freunden, die Voskel besucht haben, erzählen lassen, dass während sie mit der Ehefrau Lucie Voskel schön auf der Couch gesessen haben und Kaffee oder Genever getrunken haben, hätte Han an seinem Schreibtisch gesessen und wie ein Wilder in die Schreibmaschine getippt. Also 4,5 Jahre. Hier sieht man jetzt die letzte Seite des Manuskripts, eine, wie Sie vielleicht erkennen können, eine Punktlandung auf Seite 5500. Der Roman ist in den Jahren 1996 bis 2000 erschienen, in 7 Bänden, etwa 2 pro Jahr. Und jedes Mal, wenn ein neuer Band erschien, bildeten sich lange Schlangen in den Buchhandlungen des Königreichs. Es gab zahlreiche Fanclubs im ganzen Land, die das Werk zelebriert haben und dennoch zu erscheinenden Bänden förmlich entgegengefiebert haben. Ich habe zu der Zeit, als diese einzelnen Bände erschienen, selbst in einem sozialwissenschaftlichen Institut in Nimwegen gearbeitet und mir mein Büro mit einem Voskel-süchtigen Kollegen geteilt, Jacques hieß er. Und jedes Mal, wenn ein neuer Band erschien, kam Jacques morgens immer völlig übernächtig, mit Ringe unter den Augen bei mir rein, bei uns rein, stellte seine Tasche ab, erzählte mir begeistert, was er in der letzten Nacht wieder gelesen hätte und verschwand dann erstmal für ein paar Stunden zu seinem Voskel-Fanclub im Institut. Die haben wirklich einen kleinen, ganz offiziellen Fanclub da eingerichtet. Und da hat man sich dann hinter verschlossenen Türen noch einmal ausgiebig ausgetauscht. Das heißt, immer wenn ein neuer Band erschien, war in vielen, vielen Betrieben eigentlich an Arbeiten die ersten Tage nicht so. Ja, in dem Modell Fanclub wird in Köln im Moment auch ganz intensiv gearbeitet, weil dieser Herr begnügt sich natürlich nicht mit den paar Lesestellen hier in unserem Programm, sondern er hat vor 1,5 Monaten angefangen, in einer Galerie namens Freiraum eine Komplettlesung des Werkes zu starten. Du bist jetzt auf Seite 76? Nein, nein. Ich bin schon etwas weiter. Ich bin auf Seite 100. Auf Seite 100? 100, 101, ja. Man hat gerade festgestellt, dass er. Und auch alle gelebt. Dass er ein intellektuelles Glanzlicht ist und er versucht es jetzt seiner Gattin Nicolin zu gestehen, die das natürlich nicht so sieht. Am nächsten Wochenende geht es weiter. Ja. Du hast nochmal ausgerechnet, wann du fertig bist, in Lebensaltern. Für mich sind diese 7 Bänder ein Lebenselixier. Man muss sich ja Ziele setzen, ich muss um auf die letzte Seite zu gucken, 104 Jahre alt werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich das erreiche. Ja. Sie sind alle herzlich eingeladen. Köln ist eine Reise wert. Nächstes Wochenende, Galerie Freiraum. Getränke gibt es. Es geht samstags morgens, ist es um 11, dann gibt es also Kaffee und dann ein bisschen Gefäck dazu und dann sonntags um 17 Uhr geht es weiter. Da gibt es auch Kaffee, aber da trauen sich einige auch schon mal einen schönen Grauburgunder zu trinken. Also, und wir haben diverse Rennen, es gibt einen Hausmeister im Büro, vielleicht kennt den schon jemand, den Herrn de Bräun. Das ist in meiner Situation eine Hausmeisterin, die heißt Christel, aber sie schenkt mindestens genauso schön, aber etwas besseren Kaffee aus als de Bräun. So. Zum Roman selbst. Gerd, worum geht es in dem Buch? Ja, Het Bureau ist eine Art fiktionalisierter Berufsautobiografie. Hast du einen Platz, Viktor? Okay. Viktor Schieferli vom Lettre vor. Genau. Fat Biro ist eine Art fiktionalisierte Berufsautobiografie. Im Mittelpunkt des Romans steht Martin Koning, das alter Ego seines Schöpfers Jeje Voskerl. Martin ist wissenschaftlicher Beamter an einem kleinen volkskundlichen Forschungsinstitut in Amsterdam, in jenem Büro, das sich mit so obskuren Dingen wie die Verbreitung des Weihnachtsbaums, die regionalspezifische Bezeichnung des Blitzes oder den Gebrauch des Dreschflegels beschäftigt. Über einen Zeitraum von 30 Jahren, nämlich von 1957 bis 1989 und streng aus der Perspektive der Hauptfigur, wird der Alltag an diesem, wie gesagt, real existierenden Institut nachgezeichnet. Die Geschichte beginnt 1957. Martin, ein etwas kontaktscheuer Zeitgenosse, heuert mangels besserer Alternativen an einem Institut zur Erforschung niederländischer Volkskultur in Amsterdam an. In jedem Büro, das von einem mit allen Wassern gewaschenen homosexuellen Direktor namens Bertha geleitet wird. Hören wir mal, wie der erste Arbeitstag Martin Konings im Büro von Herrn Bertha sich anlässt. Bitte, Wolfgang. Lass ihn nur eintreten, würde Herr Bertha aus der Ferne antworten. Verglichen mit der flachen, tonlosen Stimme de Bruyns klang die von Bertha äußerst nuanciert und ein wenig feminin. Er stand neben seinem Stuhl, als Martin den Raum betrat, kam ihm mit steifen Bewegungen entgegen und reichte ihm die Hand. Setz dich, sagte er ernst, mit einem Nicken in Richtung der Sitzgruppe. Sie setzten sich an den kleinen, runden Tisch, beide mit einem Bücherregal im Rücken. Möchtest du rauchen? Nein, danke, sagte Martin. Sie schwiegen einige Augenblicke. Bertha sah ihn unbewegt und ein wenig ironisch an. Er verzog den Mund und spitzte die Lippen. Und weißt du schon, weshalb du hier arbeiten willst? In erster Linie, weil es keinen Anspruch auf irgendetwas erhebt. Seine Antwort überraschte Bertha. Er zog die Augenbrauen hoch. Das bedeutet doch hoffentlich nicht, dass du dir hier kein Bein ausreißen willst? Er stotterte kurz. Nein, so war das nicht gemeint. Bertha sah ihn prüfend an, als frage er sich, was Martin damit meinte. Der lächelte schuldbewusst. Ich werde meine Sache so gut machen, wie es mir möglich ist, so wie ein Tischler einen Schrank macht. Und was spricht dich dann so besonders daran an? Denn ein Schrank ist es nicht. Das weiß ich natürlich noch nicht. Aber wenn es das ist, was ich denke, dann interessiere ich mich vor allem für die Frage, warum Menschen diese Dinge glauben und tun. Also für die Psychologie. Bertha nickte. Das hat mich auch immer interessiert. Es klang aufrichtig. Doch wie bei so vielem, was Bertha sagte, hatte Martin zugleich das Gefühl, dass es sich um nicht mehr als einen Schritt in einem rituellen Tanz handelte. Und das amüsierte ihn. Ja, bei den ersten Projekten, mit denen Martin sich beschäftigen muss, geht es um den Glauben an Wichtelmännchen in den Niederlanden und darum, was man früher mit der Nachgeburt des Pferdes gemacht hat. Dazu werden dann Fragebogen an ein weit verzweigtes Netz sogenannter Korrespondenten geschickt, in denen gefragt wird, ob man sie, also die Nachgeburt, a. in den Baum gehängt, b. vergraben, c. ins Feuer geworfen oder d. auf den Misthaufen gefördert hat. Die Antworten werden in eine Karte eingetragen, anhand derer dann sogenannte Kulturgrenzen aufgespürt werden sollen. Hier sieht man die berühmte Karte der Nachgeburt des Pferdes. Sie finden das jetzt wahrscheinlich verrückt, aber ich kann Ihnen versichern, ich habe selbst 10 Jahre an einem sozialwissenschaftlichen Institut gearbeitet und wir haben an noch viel verrückteren Projekten gearbeitet. Aber auch die Nachgeburt des Pferdes ist... Nein, das will ich heute nicht erörtern. Aber auch die Nachgeburt des Pferdes ist nur die Spitze des wissenschaftlichen Eisbergs am Instagramer Büro. Ein weiteres Großprojekt ist die Bibliographie des geistlichen Liedes in den Niederlanden vor 1800, an der ein wissenschaftlicher Beamter schon 13 Jahre lang in Vollzeit herumgewerkelt hat, als der Fördermittelgeber dann mal nachfragt, was denn nun dabei herausgekommen ist. Martin, der inzwischen Abteilungsleiter ist und der auch nicht so genau weiß, was er in den Jahren getrieben hat, erkundigt sich bei ihm und bekommt die Antwort, gar nichts. Und es wird auch nichts dabei herauskommen, weil die Forschungsfrage damals falsch gestellt wurde. Ja, wir haben die magische Zahl 13 eben gehört und 13 Jahre hat es auch gedauert, bis du einen deutschen Verlag für dieses Mammutwerk gewonnen hast, weil es hieß immer zu dick, natürlich zu unliterarisch, zu niederländisch, hat man dir immer wieder gesagt. War das nicht irgendwie ein bisschen frustrierend? Ja, ein bisschen schon, aber letztlich hat es dann ja doch geklappt. Der erste Band ist 2012 bei CH Beck in München erschienen, bekam eine Riesenpresse und verkaufte sich auch recht ordentlich, wurde aber leider kein Bestseller, wie es sich Beck erhofft hatte. Daraufhin zog der Verlag erschrocken den Stecker, aber mit Hilfe des Nederlands Letterenfonds und insbesondere, Victor, ich kann mich noch daran erinnern, wie oft wir zusammengesessen und telefoniert haben, mit Hilfe des Letterenfonds ist es uns dann gelungen, den Verleger Jörg Sundermeier vom Berliner Verbrecher Verlag für das Projekt zu gewinnen. Der dann ein sehr mutiger Verleger, der 2014 dann die Reihe fortgesetzt und nun im letzten Jahr im Herbst auch beendet hat. Außerdem hat er auch noch einmal den ersten Band im schicken Verbrechergewand neu herausgegeben. So sieht's frontal aus, so. Was hier steht. Kehren wir zurück ins Büro des Herrn Bertha. War Martin dort ursprünglich mit der Idee, wir haben es gehört, angetreten, dass es keinen Anspruch auf irgendwas erhebt, muss er bald erkennen, dass es doch so irgendwas wie ein Ziel verfolgt. Es will wachsen und gedeihen, es werden neue Projekte akquiriert, wie etwa der Europäische Atlas, ein Ewigkeitsprojekt, das, wie Martin einmal ausrechnet, 400 Jahre bis zu seinem Abschluss benötigen wird. Und sei verraten, es wird auch nicht unbedingt ein Ruhmesblatt der Wissenschaftsgeschichte. Aber es werden neue Mitarbeiter rekrutiert, um diese Projekte empirisch klein zu arbeiten. Und wenn Menschen gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, habe ich zumindest mal gehört, kommt es gelegentlich zu Reibereien, so auch bei Herrn Bertha im Büro. Einen gern genutzten Anlass, sich zu streiten, bieten dabei die Neujahrskarten, um die es in der folgenden Episode geht. Zum besseren Verständnis, Fräulein Hahn ist die langjährige Leiterin der Abteilung Volkssprache, eine, wie man in den Niederlanden sagen würde, Frau mit Gebrauchsanweisung. Schnippisch, immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht und Martin Koning in herzlichster Abneigung verbunden. Slofstra ist das Faktotum des Büros, jemand, der von Bertha eingestellt wurde, weil er gern stempelt und fehlerfrei kopieren kann. Herrn Bertha kennen wir inzwischen ja schon. Hast du Koning erlaubt, für sich selbst Neujahrskarten zu verschicken? Fragte Fräulein Hahn wütend. Sie blieb in der Türöffnung stehen. Bertha drehte sich um. Er sah Martin an. Hast du Neujahrskarten verschickt? Ja, sagte Martin. Er spürte eine heftige Wut in sich aufsteigen. An die Leute, bei denen ich in diesem Jahr Tonbandaufnahmen gemacht habe. Die Neujahrskarten sind für die Korrespondenten, schnauzte Fräulein Hahn Bertha an, als ob er selbst geantwortet hätte. Ich betrachte diese Leute auch als Korrespondenten, sagte Martin zu Bertha, seine Wut nur mühsam bezähmend. Ich verstehe nicht, was du dagegen hast, sagte Bertha zu Fräulein Hahn und legte seine Brille neben sich. Ich finde es ekelhaft. Wenn Koning Karten verschickt, dann darf ich auch Karten verschicken. Natürlich darfst du das, das verbietet dir doch niemand. Aber ich habe keine Zeit dafür, ich fahre in Urlaub. Dann lässt du es eben machen. Das geht nicht. Aber jetzt sei doch mal vernünftig, Dick. Ich bin vernünftig. Ich will, dass du es Koning verbietest. Gerda zuckte mit den Achseln und wandte sich ab, ohne zu antworten. Wenn du dich weigerst, es zu verbieten, werde ich selbst meine Maßnahmen ergreifen. Sie schlug die Tür mit einem Knall zu. Was unser Herr dort vorgehabt hat, als er die Frau erschuf, übersteigt meinen Verstand, seufzte Gerda. Es gibt auch andere. Das ist ein Glück, antwortete Bertha, allerdings ohne große Überzeugung. Wenn ich nicht so einen niedrigen IQ hätte, wäre ich an dieser Frau schon lange verrückt geworden. Slowska betrat den Raum. Er schloss die Tür und blieb an Martens Schreibtisch stehen. Sie hatten mich gebeten, Neujahrskarten zu verschicken, aber das geht nicht, denn Frau Hahn hat mir die Umschläge weggenommen. Er sah Martin ungerührt an, als ginge es um eine alltägliche Mitteilung. Gibt es keine anderen Umschläge? Fragte Martin. Sie sind alle. Naja, ich hatte es versäumt, neue zu bestellen. Martin sah Bertha an. Bertha hatte sich umgedreht, um dem Gespräch zu folgen. Haben Sie denn noch Neujahrskarten? Fragte er Slowska. Jawohl, mein Herr. Dann verbiete ich Ihnen, sie Frau Hahn zu geben. Jawohl, mein Herr. Er verließ den Raum. Bertha stand auf, nahm den Stapel Karten von seinem eigenen Schreibtisch und legte ihn in eine der Schubladen. Bevor sie mir die noch vom Schreibtisch holt, sagte er ein wenig streitlustig. In diesem Moment wurde die Tür erneut lautstark geöffnet. Hast du Slowstra verboten, mir Neujahrskarten zu geben? Fragte Fräulein Hahn wütend. Bertha richtete sich auf. Ja, das habe ich ihm verboten. Könntest du das bitte schön lassen? Wenn du mich schon für eine Diebin hältst, dann brauchst du es wenigstens Slowstra nicht merken zu lassen. Kraftvoll schloss sie die Tür erneut. Bertha sah ihr nach. Dann wandte er sich seinem Schreibtisch zu und setzte sich. Jetzt ist es aber gut, sagte er. Mit mir haben die Knie gezittert. Auf diese Weise kriege ich es auch noch am Herzen, genau wie Niles. Ja, wenden wir uns mal ein wenig dem Personal dieses Büros zu. Wie viele Personen haben wir? Im Roman. Im Roman insgesamt? Etwa 500, würde ich schätzen. Gut, in alphabetischer Reihe, nein, wir kürzen es ein wenig ab. Gerd, stellst du uns die Protagonisten und die Orte der Handlung mal kurz vor? Ja, also hier sehen Sie das Büro bis 1969, bis zum Umzug, das ist also rechts. Das ist ein altes Schulgebäude. Zugang über die Nieuwe Hoogstraat, das ist also mitten in Amsterdam. Links sehen Sie das sogenannte, im Roman heißt es das Hauptbüro. Das ist das berühmte Trippenhuis in Amsterdam, an der Cloveniersburgwal. Das ist der Sitz der Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaft. War es damals auch schon, das ist also das Hauptbüro. Wenn man da durchgeht, durch den Haupteingang und nach hinten in den Garten geht, dann kommt man so dahin, wo früher mal das Büro stand. Das ist mittlerweile allerdings abgerissen. Lassen wir weiter. So, das ist also Herr Bertha, 1965. Das ist bei der Verabschiedung von Herrn Bertha genommen worden. Im Hintergrund, ich weiß nicht, wer von Ihnen den ersten Band gelesen hat, der da hervorlugte, das ist der Hendrik Ansink, ein Freund Martin Konings, ebenfalls ein wissenschaftlicher Beamter. So, das ist nun Fräulein Hahn, die eben eine Rolle gespielt hat als schnippische Kollegin, Abteilungsleiterin. Im Jahre 1960, also das ist ziemlich genau in der Zeit, als diese Episode spielte, die Wolfgang eben vorgelesen hat. So, und zum Schluss dann Martin Koning selbst im Büro 1965. Im ersten Band des Romans gibt es eine Schlüsselepisode, in der Martin Koning einen neuen Mitarbeiter über den Sinn seiner Arbeit aufklärt. In einem langen Interview, das der Autor in den 90er Jahren dem niederländischen Fernsehen gab, liest er einen kurzen Ausschnitt aus dieser Episode. Und damit Sie den Autor, den wir heute Abend leider ja nicht persönlich präsentieren können, auch mal in Aktion erleben, hier das kurze Video mit der Lesung dieser besagten Stelle. Wer es nicht versteht, für den liest Wolfgang gern auch nochmal die Passage auf Deutsch. Technik. Woord van begrijp. En als ik iets niet begrijp, dan ga ik fiches maken voor later. In de hoop dat ik het later wel begrijp. Oh ja? Hij keek Maarten aan, alsof hij zoiets nog nooit gehoord had. Ja, als de minister hier binnen zou komen en hij zou zeggen, meneer Koning, wat doet u nu eigenlijk hier? Dan zou ik antwoorden, excellentie, niets. Mijn werk is volstrekt zinloos en waardeloos. Hij had een stil plezier om zijn woorden. Maar de minister heeft daar geen tijd voor. En meneer Beerta, vroeg de jongen. Meneer Beerta vindt alles best, zei Maarten, zolang ik de schijn maar hoog houd. Woord van begrijp. En als ik iets niet... Art Müller hatte seine Arbeit beendet. Er stand auf, schob den Stuhl zurück, blieb mit dem leeren Kasten in den Händen an Martens Tisch stehen und blickte neugierig auf die Karten und Bücher. Darf ich Sie auch mal fragen, womit Sie gerade beschäftigt sind? Die Frage überraschte Martin. Ja, natürlich. Und Müller kam einen Schritt näher und blieb neben ihm stehen. Martin zog den Stuhl neben sich unter dem Tisch hervor. Dann setz dich mal hier hin. Und Müller setzte sich dicht neben Martin und betrachtete neugierig die Karte. In dieser Gier lag etwas, das Martin beunruhigte, doch er unterdrückte das Gefühl ebenso wie seine Abscheu vor der allzu körperlichen Präsenz dieses fremden, jungen Mannes so dicht neben ihm. Ja, sagte er zögernd und blickte auf die Karte. Wie soll ich das jetzt erklären? Angefangen habe ich mit den Wichtelmännchen. In den Aufsätzen, die ich darüber las, verstand ich nichts. Und ich verstehe immer noch nichts. Ich habe noch nie einen Aufsatz über diese Dinge gelesen, von dem ich auch nur ein Wort verstehe. Und wenn ich etwas nicht verstehe, fange ich an, Karteikarten anzulegen. Für später. In der Hoffnung, dass ich es dann doch irgendwann verstehe. Ja? Er sah Martin an, als ob er so etwas noch nie gehört hatte. Ja, wenn der Minister hier hereinkäme und sagen würde, Herr Koning, was tun Sie hier eigentlich? Dann würde ich ihm antworten, nichts, Exzellenz. Meine Arbeit ist vollkommen sinnlos und ohne jeden Wert. Ja, der soeben angesprochene Art Müller ist einer von zwei Mitarbeitern, die Martin im Laufe der Zeit einstellt. Der andere ist ein gewisser Bart Assius. Über die zwei wird gleich noch zu berichten sein, doch so viel sei jetzt schon gesagt, mit den beiden holt Martin sich das nackte Elend an den Hals. Während der eine ewig krank feiert, ist der andere ein Pedant und Bedenkenträger, der sogar den kleinsten Arbeitsauftrag daraufhin abklopft, ob er noch unter seine Stellenbeschreibung fällt, beziehungsweise, wichtiger, ob er es moralisch vertreten kann, ihn auszuführen. Kurzum, bei beiden handelt es sich um personelle Totalausfälle. Hier sieht man die beiden in dem Foto aus dem Jahr 1965, wahrscheinlich auch bei der Verabschiedung von Bertha gemacht. Art Müller, das ist der Herr in der Mitte. Rechts, das ist Bart Assius. Und die dritte Person auf dem Foto, also links, ist Jaap Balk, der Nachfolger Berthas als Direktor des Büros. Ein mürrischer, autoritärer und opportunistischer Mann, der sich um sein Geschwätz von gestern nicht stört, wenn es ihm in den Kram passt und mit dem Martin immer wieder anhängt. Längst sind diese drei zu literarischen Figuren geworden und haben dazu beigetragen, dass man in den Niederlanden immer wieder das geflügelte Wort, das sind hier ja Zustände wie im Büro, hören kann. Ja, und wir haben noch eine Hauptperson des Romans, nämlich die literarische Figur Nicoline, die Ehefrau Marten Konings, eine Frau, die man auch mögen muss, um sie zu ertragen. Nicoline, politisch extrem links, technikfeindlich und wie ihr Mann auch eine Autohasserin durch und durch, ist von Anfang dagegen, dass ihr Mann überhaupt einen Job annimmt. Sie hätte viel lieber gesehen, dass er den ganzen Tag bei ihr zu Hause verbringt und damit sie, wie sie immer wieder sagt, auch zusammen sterben können. Sie hat Angst, dass Marten zu einem Großkotz werden könnte, missgönnt ihm jede Gehaltserhöhung. Und als man Marten später einmal eine Professur anträgt, ist das für Nicoline fast ein Grund zur Ehescheidung. Die folgende Episode aus Band 2, die Jahre 65 bis 72 umfasst, bieten einen kleinen Einblick in das Eheleben der Konings. Jener Franz, der darin erwähnt wird, ist ein bitterarmer Freund der beiden, der einige Male in der Psychiatrie gesessen hat und die beiden regelmäßig besucht. Wir starten jetzt unser Greatest Hits Programm. Marten drehte sich um und ging die Kaiserskracht entlang. Es begann zu dämmern. Er überquerte die Rathausstraße und blieb vor einem Schaufenster stehen, in dem schräg aufgestellt eine Rudermaschine stand. Sie bestand aus einem Muttergestell aus Eisen, auf dem sich ein roter Sitz mit Hilfe von Zügen und Rollen hin und her bewegen ließ. Er betrachtete das Gerät begierig, wie jeden Abend seit 3 Wochen. Doch dieses Mal, vielleicht als Reaktion auf den ungewöhnlichen Verlauf des Nachmittags und die nüchterne Unterhaltung mit dem Makler und mit Balk, überwand er sein Zögern und betrat den Laden. Nicoline sah ihn zur Haustür hereinkommen. Sie erhob sich aus ihrem Sessel und öffnete die gläserne Zwischentür. »Was hast du denn jetzt gemacht?« fragte sie verstimmt. »Ich habe sie gekauft.« Er lächelte unsicher. Er hatte den Mantel noch an und stand die Maschine unter dem Arm im Raum zwischen der Tür und dem Betten. Aber das wolltest du doch nicht machen. Du wolltest sie doch nicht kaufen. Du hast doch versprochen, dass du sie nicht kaufen würdest. Das habe ich überhaupt nicht versprochen. Das hast du wohl versprochen. Du hast gesagt, dass du sie nicht kaufen würdest. Ich habe gesagt, dass ich noch einmal darüber nachdenken wollte. Aber du würdest sie nicht kaufen. Das habe ich nicht gesagt. Er ließ die Maschine zu Boden sinken und zog den Mantel aus. Ich habe nur gesagt, dass ich noch einmal darüber nachdenken würde. Aufgebracht kam sie näher und ergriff seinen Arm. Bring sie zurück. Er riss sich los. Ich denke nicht daran. Ich will, dass du sie zurückbringst. Ich bringe sie nicht zurück. Er hängte den Mantel an die Vorhangschiene. Ich will keinen Mann mit einer Rudermaschine haben. Dann wirst du dich wohl gewöhnen müssen. Er ging weiter ins hintere Zimmer. Ich will das nicht, sagte sie und folgte ihm. Hörst du mich? Ich will nicht mit einem Großkotz verheiratet sein. Ich will einen Mann, der Maschinen genauso hasst wie ich. Spiel dich nicht so auf, sie läuft doch nicht mit Benzin. Er setzte sich auf die Couch. Aber es ist eine Großkotzmaschine, sagte sie wütend. Sie war mitten im Zimmer stehen geblieben. Und ich will keinen Großkotz. Ich will einen Mann ohne all diese Drecksmaschinen. Er zuckte die Achseln. Bring sie wieder zurück. Ich denke nicht daran. Dann bringe ich sie zurück. Wütend ging sie ins Vorderzimmer zurück, bückte sich nach der Maschine. Lass das, sagte er und ging ihr hinterher. Lass die Maschine in Ruhe. So eine Scheißmaschine, sagte sie böse, hob sie an und ließ sie auf den Boden krachen. Lass das, warnte er sie verärgert. Du machst sie kaputt. Warum kaufst du dann nicht gleich ein Auto? Sagte sie wütend. Kauf dann doch auch gleich ein Auto, wenn du so gerne eine Maschine haben willst. Warum hast du dann was gegen Autos? Oder hast du jetzt auch schon gar nichts mehr gegen Autos? Sie begann zu weinen und ließ sich aufs Bett fallen. Dass ich das noch erleben muss, dass ich einen Mann mit einer Rudermaschine geheiratet habe. Sie schluchzte laut. Er musste gegen seinen Willen lachen. Das ist doch idiotisch, wie du dich benimmst. Idiotisch, sagte sie. Benehme ich mich idiotisch? Wer benimmt sich denn hier idiotisch? Ich war es doch nicht, der eine Rudermaschine gekauft hat. Nein, das war ich. Nun, wer benimmt sich denn idiotisch? Ich bewege mich viel zu wenig, darum will ich die Maschine haben. Wenn du dich zu wenig bewegst, musst du morgen Gymnastik machen. Genau wie ich. Dann musst du keine Maschine kaufen, dann musst du morgen Gymnastik machen. Was glaubst du denn, wie Leute das machen, die nicht so viel Geld haben wie du? Die nicht solche Großkotze sind? Was glaubst du denn, wie die das machen? Meinst du, dass die auch so eine Scheißmaschine kaufen? Was glaubst du, wie Franz das macht? Soll Franz etwa auch so eine Maschine kaufen? Oder muss der sich etwa nicht bewegen, weil er zufälligerweise kein Geld dafür hat? Ach, hör doch auf! Mitten stand sie auf. Wenn du die Maschine nicht zurückbringen willst, verlange ich, dass du auch eine für Franz kaufst, sagte sie drohend. Dann kaufst du auch eine für Franz, genau so eine. Ich will nicht, dass nur wir so eine Maschine im Haus haben. Ich würde mich zu Tode schämen. Ich will es nicht. Gut, wenn Franz eine haben will, werde ich eine für ihn kaufen. Aber ich finde es idiotisch. Du bringst sie also nicht zurück? Nein, sagte er entschieden. Ich bringe sie nicht zurück. Dass ich so einen Mann geheiratet habe, sagte sie weinend, während sie ins Zimmer zurückging. Dass ich mit so einem Großkotz verheiratet bin, der eine Rudermaschine kauft, weil ihm morgen Gymnastik nicht gut genug ist. Er folgte ihr ins Zimmer, ging weiter zur Küche und holte den Geneva aus der Vorratskammer. Willst du einen Schnaps? Nein, sagte sie böse. Wenn du die Rudermaschine nicht zurückbringst, will ich keinen Schnaps. Dann trinke ich ihn allein. Er holte ein Glas aus dem Schrank und setzte sich auf die Couch. Eine Rudermaschine, sagte sie. Wann wirst du jetzt anfangen zu rudern? Fragte sie, als sie nach dem Essen zusammensaßen und Kaffee tranken. Jetzt nicht, sagte er unwillig. Warum nicht? Weil ich keine Lust habe. Sie nahm seine Hand. Geh jetzt mal rudern. Ich finde es gut. Tu es für mich. Ich war ein bisschen komisch. Ich musste mich nur erst daran gewöhnen. Ich kann doch nicht sofort nach dem Essen rudern, sagte er launisch. Ich denke gar nicht daran. Dann später? Ich werde sehen. Solange du es nur meinetwegen nicht machst, sagte sie. Das musst du mir versprechen. Versprichst du das? Ja, die reale Figur hinter Nicoline Koning, Lucy Foscar, lebt mit ihren 91 Jahren nach wie vor an alter Stelle in der Herentracht in Amsterdam. Erfreut sich bester Gesundheit. Du hast sie im Jahr 2010 im Haus der Niederlande, als es um den ersten Band ging, glaube ich, mal interviewt und gefragt, wie sich eigentlich die Romanfigur Nicoline zur Schriftsteller-Ehefrau Lucie Foscol, von der wir ja eben Entzückendes gehört haben, verhält. Und wie das Leben der Foscols in den Jahren so überhaupt ausgesehen hat, als ihr Mann an seinem Mega-Roman geschrieben hat. Das hören wir uns jetzt mal an. Also Lucy, ist es nicht manchmal auch ein bisschen peinlich, wenn wieder einmal so ein Büro zitiert wird, wo Nicoline sich als wahrer Ehedrachen entpuppt, die Marken der es ja auf der Arbeit auch schon nicht so leicht hat, das Leben zu Hause auch noch sauber macht. Ich würde sagen, ich fand es ein bisschen peinlich, weil nur die Szenes, worin ich Streit machte, in das Buch kamen. Ich meine, ich machte gar nicht immer Streit. Ja, das kommt nicht in das Buch. Ja. Es war ein kleines Teil von unserer Ehe, weil wir hatten eine sehr glückliche Ehe. Ein sehr kleiner Teil davon kommt in das Buch. Der unglückliche Teil. Okay. Aber sind Lucie, die Frau des Autors, und Nicolin, also die weibliche Hauptfigur des Romans, eigentlich eine und dieselbe Person? Ja, das sind die dieselbe Person, ja. Nur ein kleines Teil von Nicolin. Ja, ein kleiner Teil. Okay. Herr Büro umfasst gut 5000 Seiten. Wie hat Hannes alles geschrieben? Auf dem Computer oder auf der Schreibmaschine oder auf der Hand? Schreibmaschine. Und wie muss ich mir das vorstellen, wie hoch war der Manuskriptstapel schließlich, als er fertig war? Wenn Walter von Oswald kam, das ist der Verleger, der Herausgeber, der kam und er ging, er war auf sein Fahrrad und er hat zwei Taschen. Ja. Und dann hat er die Tasche voll Manuskript und auch auf den Bagagedrager. Ja, Gepäckträger hat ihn schon gestapelt und so er ging nach dem seines Büro. Ja, und dann hat er eigentlich gehofft, dass er nicht mit dem Fahrrad in die Gracht fährt. Der Mann hat, das weiß man, 4,5 Jahre lang, genauer gesagt, vom 7. September 1990 bis 26. Januar 1995 an seinem Roman geschrieben. Wie sah in dieser Zeit eigentlich ein typischer Tagesablauf im Hause Voskel aus? Er ging am Morgen eine Stunde spazieren. Sehr früh, neun Uhr. Und dann war er zu Hause und er schrieb, er schrieb den ganzen Tag, bis wir an der Schnaps gingen. Um 5 Uhr, etwa 5 Uhr, gingen wir an der Schnaps. Und dann aßen wir lecker essen dann. Und dann danach, nicht so viel mehr. Ja, Sie haben es gehört, das Prinzip Soundcheck vor der Veranstaltung hat seine Vorteile, aber es war der letzte Einspieler jetzt. Dieser Roman war in den Niederlanden ein Riesenhit, aber es hieß auch immer wieder und nicht zuletzt war es aus dem Munde des Verlegers Walter van Oswald zu hören. Das Buch ist eigentlich unübersetzbar. Warum hast du dich trotzdem an die Übersetzung gewagt? Ja, das ist tatsächlich behauptet worden, dass der Roman so urholländisch wäre, dass ihn außerhalb der Niederlande keiner verstehen würde und dass er deshalb auch unübersetzbar wäre. Ich habe das von Anfang an eigentlich für groben Unfug gehalten, da die bürokratischen Institutionen, die in dem Roman beschrieben werden, es überall auf der Welt gibt und auch die Hierarchiekonflikte, den Leerlauf, den Rotratsch und die viele, viele sinnlose Arbeit, zu der man in solch einem Büro verurteilt ist. Ja, und warum soll man das nicht übersetzen können? Ja, eben. Der Roman wartet zwar mit einer ganzen Reihe von niederländischen Besonderheiten auf, also das fängt an mit den Straßen und Plätzen Amsterdams, das geht dann über die Beschreibung von niederländischen Bräuchen und das hört damit auf, dass die Kollegen in Martens Büro sich über irgendeine obskure niederländische Radio- oder Fernsehsendung oder ein Buch aus den 60er oder 70er Jahren unterhalten, das übrigens auch ein durchschnittlicher niederländischer Leser wahrscheinlich gar nicht mehr kennt. Aber warum sollte man das nicht übersetzen können? Und eigentlich ist es auch nicht so wichtig, weil es schlicht Beiwerk ist in dieser Lebensbeichte einer kleinen, aber aufrechten Bürokratenseele. Diese Besonderheiten sorgen gerade für die gewisse exotische Note, die ein guter Roman braucht, also zumindest für mich braucht. Etwa die etwas steife Sprache bei offiziellen Sitzungen, wo man den Vorsitzenden, auch wenn man sich seit Jahren schon kennt und duzt, immer noch mit Herr Vorsitzender anspricht, oder dass etwa die eigenen Eltern noch gesiezt werden. Zurück zum Text. Das Büro platzt personell aus allen Nähten und so kommt es 1969 zu einem Umzug in ein größeres Gebäude in der Kaiserstraße. Hätten wir hier. Und hier haben wir den Kaffeeraum der Ort ergreifender, ausführlicher Gespräche, die Sie aber bitte selber lesen müssen. Direktor ist seit ein paar Jahren, wir haben ihn schon kurz vorgestellt, Jaap Balk, was aber nicht bedeutet, dass Ex-Direktor Bertha nicht weiterhin jeden Tag zur Arbeit geht. Marten, der inzwischen zum Abteilungsleiter Volkskultur aufgestiegen ist und sich allmählich zu einer internationalen Kapazität auf dem Gebiet des Dreschflegels entwickelt, ja, kann sich in Band 3, die Jahre 72 bis 75, bereits über eine stattliche Mitarbeiterschar freuen, die Marten wie ein guter Hirte seine Schäfchen hütet und die es ihm mit Intrigen und Unfähigkeit danken. Zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen seine beiden wissenschaftlichen Beamten, wir haben sie kurz schon namentlich kennengelernt, Bart Assies und Ad Müller, zwei Geißeln der arbeitenden Menschheit, die Marten aber in Demut erträgt, er hat sie ja beide auch selbst eingestellt. Fangen wir mit Bart Assies an, ein Prinzipienreiter mit ausgeprägter Tendenz zum Querulatorischen, dessen Lieblingssatz lautet: Dagegen möchte ich doch ernsthaft Widerspruch einlegen. Wir hören uns das mal en Detail an. Herr Bertha hat den Brief an Appel doch hoffentlich noch nicht abgeschickt, sagte Bart, als er den Raum betrat. Er drehte sich um, den Brief in der Hand. Sein Gesicht zeigte Erschrecken. Warum? Marten blieb auf der anderen Seite des Tisches stehen. Weil ich dagegen doch ernsthaft Widerspruch einlegen möchte. Marten zog einen Stuhl unter den Tisch hervor und setzte sich. Was stimmt daran nicht? Hier steht... Er hielt sich den Brief dicht vor die Augen und zeigte auf die Stelle. Hier steht, wir sind einhellig der Meinung. Er sah hoch. Appel könnte daraus schließen, dass Ad und ich auch mit diesem Brief einverstanden sind. Und das bin ich keineswegs. Woraus sollte er das schließen können? Ihr seid doch gar nicht in der Redaktion. Aber wir sitzen hier schon zusammen im Zimmer. Und wenn du dann einhellig sagst, könnte man denken, dass es auch für uns gilt. Umso mehr, dass man bei zwei Personen doch eigentlich nicht von einhellig sprechen kann. Während er dies sagte, betrat Bertha den Raum. Sie drehten sich beide zu ihm um. Hast du den Brief an Appel schon abgeschickt? Fragte Morten. Nein, wieso? Er blieb stehen. Da Marten mit seinem Stuhl den Durchgang zu seinem Schreibtisch blockierte. Bart ist mit einer Formulierung nicht einverstanden. Ich bin nicht damit einverstanden, sagte Bart, er sprach sehr präzise, dass Sie schreiben, wir sind einhellig der Meinung. Appel könnte daraus schließen, dass Ad und ich diese Meinung teilen und ich zumindest bin mit dem Tenor des Briefes absolut nicht einverstanden. Was hast du denn daran auszusetzen? Bertha schmunzelte, doch Marten spürte darin eine leichte Ungeduld. Ich habe etwas dagegen, dass der Drang, die politische Vergangenheit einer Person zu erwähnen, anfängt einer Hetze zu ähneln. Und ich möchte nicht, dass der Verdacht aufkommt, ich wäre damit einverstanden. Aber willst du denn, dass ich deswegen den Brief wieder ändere? Martin stand auf und schob seinen Stuhl unter den Tisch, um Bertha durchzulassen. Ja, dann muss ich alles noch einmal tippen. Das werde ich für Sie machen. Das geht nicht, sagte Martin boshaft. Denn dann sieht Appel, dass der Brief auf deiner Schreibmaschine getippt worden ist. Und dann denkt er, dass du das Hirn im Hintergrund bist. Ich kann ihn doch auf Herrn Berthas Schreibmaschine tippen, sagte Bart arglos. Auf meiner Schreibmaschine kann nur ich tippen, sagte Bertha. Er setzte sich und rückte den Stuhl an seinen Schreibtisch. Ich tippe den Brief nochmal ab. Es tut mir leid, entschuldigte sich Bart. Das braucht dir nicht leid zu tun, sagte Bertha übellaunig. Martin setzte sich an seinen Schreibtisch und sah sich an, was sich im Laufe des Morgens auf der linken Seite aufgehäuft hatte und seine vor kurzem wieder aufgenommene Arbeit am Dreschflegel bedeckte. Mappen mit Zeitungsausschnitten von Manda, eine Mappe mit Zeitschriften von Zien, einige von Tietzke durchgesehene Antiquariatslisten, in denen sie die Bücher angestrichen hatte, die angeschafft werden könnten, einen Stapel neuer Bücher und die morgendliche Post, die er selbst dorthin gelegt hatte. Hinter dem Bücherregal hörte er Bart halblaut zählen. Bertha spannte ein Blatt Papier mit Briefkopf und drei Durchschlägen in seine Schreibmaschine und schob den Wagen zurück. Wenn Sie noch einen Moment warten, Herr Bertha, habe ich vielleicht eine Lösung, sagte Bart. Er zählte weiter, wobei er jedes Mal mit der Spitze seines Bleistiftes aufguckte. Bertha wartete, seinen Kopf in Bachs Richtung erhoben. Wenn Sie nun, wir sind einhellig der Meinung, durch Herr Koning und auch ich finden, ersetzen, sagte Bach und stand auf, ein Stückchen Papier in der Hand, ist das nur ein Buchstaben mehr? Und Sie müssen nicht den ganzen Brief noch einmal schreiben. Ich spreche Appel gegenüber nicht von Herrn Koning, sagte Bertha trocken. Er beugte sich wieder zu seiner Schreibmaschine hinüber und tippte mit einem Finger und im hohen Tempo die Adresse Appels ein. Bart verschwand wieder hinter seinem Schreibtisch und begann erneut zu zählen. Dann habe ich noch eine andere Lösung, sagte er, während Bertha den Wagen erneut in Position brachte und die Anrede tippte. Er stand wieder auf. Sie können auch schreiben, wir, Koning und ich, finden. Lass nur, sagte Bertha, während er weiter tippte. Ich habe jetzt schon angefangen. Ja, wenn Bart so etwas wie ein Totalverweigerer ist, handelt es sich bei Ad Müller um einen Simulanten. Kaum ist die Tinte unter seinem Arbeitsvertrag trocken, wird er von allerlei Krankheiten heimgesucht. Müde Augen, Rachenpusteln, Fieberschübe bis 37,2, die ihn dann über Wochen ans Krankenbett fesseln. Als Martin und Nicolin ihn während einer solchen Krankheitsphase einmal zu Hause besuchen, finden sie ihn im Blaumann in der Garage vor. Ad ist so oft und so lange abwesend, dass Martin manchmal nicht mehr weiß, ob er noch krank oder schon im Urlaub ist. Er hat dann übrigens in Talkshows vor der Nation auch beichten müssen, warum er so oft krank war. Wie sich das so im Büro anfühlt, hören wir jetzt. Na, ich gehe mal wieder, sagte Ad. Er stand an seinem Schreibtisch, die Tasche in der Hand. Martin saß da und aß sein Butterbrot. Bist du noch krank? Ja, ist klar unwillig. Was hast du denn eigentlich? Er stand auf, das Butterbrot in der Hand. Warm. Warm. Das kennst du sicher nicht. Weiß nicht recht, was ich mir darunter vorstellen soll. Oh, du weißt nicht, was es ist. Martin ignorierte die Aggressivität. Wann hast du das denn? Fragte er so sachlich wie möglich und nahm einen Bissen von seinem Brot. Wenn ich mich anstrenge oder wenn ich in der Sonne sitze, steigt meine Temperatur sofort. 37 Grad, begriff Martin den Spott in seiner Stimme, so gut wie möglich bezähmend. Auch schon mal auf 37,2. Martin schwieg. Er wollte fragen, woher er das denn wisse, doch er behielt es für sich. Was sagte der Arzt eigentlich dazu? Ärzte bringen nichts. Die sagen nur, dass man wieder anfangen soll zu arbeiten. Aber es gibt doch auch Ärzte für Homöopathie. Sie sind genauso. Übrigens, Heidi, meine Frau, hat es auch. Wir glauben also, dass es am Haus liegt. Aber Heidi arbeitet doch nicht. Dafür muss man doch auch nicht arbeiten, um krank zu sein. Das war wahr. Ist Nicolin dann etwa nie krank? Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass Nicolin schon mal krank gewesen ist, außer natürlich, als sie operiert wurde. Das scheint mir nicht normal. Martin lachte. Es wäre besser, Caps zu haben, sagte Ad und ging zur Tür. Dann hat man wenigstens Sicherheit. Ja, dass man stirbt, Martin war irritiert. Naja, so ist es jedenfalls auch nichts. Bis dahin dann. Er öffnete die Tür. Kommst du zum Symposium? Fragte Martin noch und ärgerte sich sofort darüber. Das werden wir dann sehen. Du wirst es schon merken. Ad verließ den Raum und schloss die Tür. Obwohl das Leben im Büro also wie ein langer, ruhiger Fluss dahin plätschert, macht sich hier und da doch bereits ein leiser Zeitenwandel bemerkbar. Konnte man in der Vergangenheit an Projekten werkeln, die völlig ergebnisoffen auf die Ewigkeit angelegt waren und seine Tage ansonsten mit dem Anlegen von Karteikarten, Interviewreisen zu den Korrespondenten im Lande, Konferenzbesuchen im fernen Ausland und feuchtfröhlichen Arbeitstreffen bei den Kollegen in Münster oder Antwerpen füllen, ist man jetzt plötzlich gehalten, sich der Öffentlichkeit gegenüber für das zu rechtfertigen, was man da tut. In der Not wird ein sogenanntes Symposium veranstaltet, das allerdings völlig aus dem Ruder läuft. Hier ein Auszug aus der Episode, in dem Professor Bölterust-Hettemar, hier sieht man ihn, das Wort ergreift. Dann gebe ich nun zuerst das Wort an Professor Bölterust-Hettemar, sagte Kathi Kaiser zum Publikum. Ja, deswegen habe ich mich auch mal hier hingestellt, sagte Bölterust-Hettemar, der inzwischen hinter dem Katheder Aufstellung genommen hatte. Doch, am Tisch habe ich natürlich auch gut gesessen, aber so im Stehen und hinter einem Rednerpult fällt mir das Sprechen immer etwas leichter. Mir geht es eigentlich genau wie einem Pfarrer, sage ich dann zu meiner Frau, obwohl ich ansonsten eigentlich nicht so viel von Pfarrern halte, abgesehen natürlich von dem Guten, aber das ist immer so. Ich habe früher übrigens auch schon mal hinten gesessen, dort, wo Ziehen jetzt sitzt, und ganz bescheiden darauf gewartet, bis sich alle gesetzt hatten, weil man sich natürlich nie auf den Platz eines der ständigen Mitarbeiter setzen sollte. Doch jetzt bin ich ja selbst eines dieser ständigen Mitglieder, wie Sie alle haben sehen können, und das hat natürlich auch seine Vorteile, denn jetzt konnte ich mir auch einmal das Gemälde da hinten an der Rückwand ansehen. Er zeigte in die Richtung, woraufhin man sich im Publikum umdrehte. Es fiel Martin auf, dass Balk verärgert vor sich hin sah. Das Gemälde der schlafenden Figur dort, fuhr Bölterust-Hettemar immer fort. Und als ich dann so ins Publikum schaute, sah ich, dass doch auch mehrere Leute saßen und schliefen. Zumindest hatten sie ihre Augen zu. Das scheint hier also ein lokales Phänomen zu sein. Und heute war es vielleicht auch am Platze, denn Es war nicht immer so furchtbar inspirierend heute Nachmittag, was wir alles zu hören bekommen haben. Jedenfalls würde ich es völlig anders angepackt haben. Denn nehmen Sie nun beispielsweise so einen Trauring. Ich beschränke mich jetzt mal für einen Moment auf mein eigenes Fach. Das ist natürlich sehr interessant, aber ich frage mich doch, ob es nun so wichtig ist, wie das in der Vergangenheit immer gewesen ist. Denn wir haben in unserem Fach ohnehin schon den Ruf, dass wir uns zu viel mit der Vergangenheit beschäftigen. Sagen wir mal mit den Germanen und zurzeit auch noch mit den Indogermanen, obwohl wir dem doch gerade abgeschworen haben und obwohl es in der Gegenwart auch sehr interessante Dinge gibt. Selbst wenn ich mich dann, glaube ich, nicht spontan für die Trauring entscheiden würde, sondern beispielsweise für die Heirat, bei der der Trauring dann wiederum ein Aspekt wäre. In meinen Vorlesungen beispielsweise. Denn ich doziere hier, was vielleicht nicht jeder weiß, und ich hätte meinen Namen vielleicht nennen sollen, Beutenbrecht-Hettemer, aber das hat die Vorsitzende ja bereits getan. Aber ich sage den Studenten, und ich habe schon gesehen, dass hier ein paar Studenten sitzen, ich habe Zien gesehen und Joke und Jacobo, der soeben gesprochen hat, auch wenn die Vorsitzende es ein wenig zu lang fand, ist ebenfalls ein Student von mir. Die wissen schon, was jetzt kommt, denn dann gehe ich zur Tafel. Er kam hinter dem Rednerpult hervor und ging zu der Schultafel, die seitlich des Rednerpults auf einem Gestell stand, nahm ein Stück Kreide und malte eine Raute auf die Tafel. Und dann zeichne ich eine Raute und schreibe hier an den obersten Punkt Funktion. Naja, das ist in diesem Fall natürlich klar, das ist die biologische Funktion, über die wir heute Nachmittag auch schon das eine oder andere gehört haben. Das ist also das Kopulieren und die sexuelle Befriedigung und ähnliches. Und dann schreibe ich hier rechts Form. Und das kann in diesem Fall natürlich alles Mögliche sein. Und dazu gehört dann auch der Trauring, über den wir auch das Nötige gehört haben. Und dann schreibe ich hier unten Gemeinschaft, was in diesem Fall nicht kopulieren bedeutet. Auch wenn man das in diesem Zusammenhang vielleicht im ersten Moment denken könnte, sondern soziale Umgebung oder etwas in dieser Art. Und hier links schreibe ich Verhalten. Und wenn ich das jetzt ausfülle, während Wolkenröst hätte man sich immer mehr in einem Chaos von Einfällen verwirrte, entspannte sich Marten allmählich. Er lauschte aus immer größerer Distanz, wie aus einer Nische sozusagen, den Worten, die sich über das Publikum ergossen. Er verlor den Anschluss und versank schließlich in eine verträumte, wohltuende Geistesabwesenheit, ohne sich noch um irgendetwas Sorgen zu machen. Und unversehens sind wir in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre angekommen, also die Jahre, die der Band 5, 79 bis 82 umfasst. Diese Jahre prägen Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise. Es ist die Zeit der Einsparmaßnahmen, des Konkurrenzkampfes, ein Kampf Mann gegen Mann, aber auch der öffentlich finanzierten Einrichtungen gegeneinander, und zu denen gehört bekanntlich auch unser Büro. Eines Tages flattert Marten ein Fragebogen des Ministeriums auf den Tisch, in dem die Arbeit des Büros evaluiert werden soll. Was ist es? Fragt er. Ein Fragenkatalog des Ministeriums. Er blätterte es durch, entdeckte zwischen den Fragen, Übersichten und Tabellen, blätterte zurück zur Einleitung und sah sie durch. Hat war aufgestanden und kam näher. Um die Qualität des Managements zu messen, sagte Marten und sah auf. Er schlug die letzte Seite auf. 118 Fragen. Ad grinste. Das schaffe ich nie. Er hatte das Gefühl, als hätte man ihm mit einem Sandsack auf den Kopf geschlagen. und schätzte die Zeit ab, die ihm vor seinem Urlaub verblieb. Morgen geht nicht, Freitagnachmittag geht nicht. Er sah auf die Uhr, 4 Uhr. Ich habe nur jetzt noch Zeit. Er schob die Broschüre von sich und sank gegen die Lehne seines Stuhls. Abt nahm die Broschüre und sah sie sich an. Das wird kein Vergnügen. Er gab sie wieder zurück und wandte sich ab. Martin riss sich zusammen. Er nahm die Broschüre und las die Fragen durch. Sie waren entmutigend. Eine Charakteristik des Faches, eine Übersicht der Aktivitäten, eine Prognose der Entwicklungen in den kommenden 5 Jahren, ein Plan für adäquates Reagieren, Angaben zum Personal, das dafür benötigt wurde, ein Vergleich mit der Entwicklung im Ausland und darum herum Dutzende von Fragen und Nachfragen, von denen manche kaum auf die Sache Bezug zu nehmen schienen, andere dagegen deutlich ein Mosaik bildeten, das die Herren demnächst auf seinen Kunstsinn hin beurteilen würden, um es anschließend nötigenfalls zu Brei zu stampfen. Auf halbem Weg brach er die Lektüre abrupt ab, drückte den Stuhl eine Vierteldrehung herum, spannte ohne weiteres Nachdenken einen Doppelbogen in die Schreibmaschine und begann auf gut Glück mit der Beantwortung der ersten Frage, in diesem Fall Frage 17, denn die ersten 16 konnte auch ein anderer beantworten. Eine Weile saß er da und tippte wie ein Wahnsinniger. Dann blieb er stecken. 16:30. Sein Kopf war vollkommen leer. Er sah keine Möglichkeit, eine Antwort auf die vorliegende Frage zu formulieren. Er verstand kaum, was gefragt wurde und wusste, dass er dies hätte erwarten können. Er konnte nicht schnell reagieren und wenn er sofort reagierte, ging es alles schief. Er brauchte Zeit, aber dieses Mal hatte er keine Zeit. Was ist unser Output? Fragte er Art, der unsichtbar für ihn auf der anderen Seite des Zimmers an seinem Schreibtisch saß. Output? Was ist das für ein idiotisches Wort? Die Beamten können sich nicht einmal ordentlich in ihrer Muttersprache ausdrücken und die werden uns demnächst beurteilen. Output! Seine Stimme war geladen mit Sarkasmus und stand kurz davor, sich zu überschlagen. Art stand auf und kam näher mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln. Das ist doch Wahnsinn, so eine Frage, sagte Martin empört. Wir sind doch keine Maschinen. Er stand auf und griff sich das Wörterbuch aus dem Bücherregal. Und auf alle Fälle sind wir keine englischen oder amerikanischen Maschinen. Sie meinen wahrscheinlich, wie viele Bücher und Aufsätze wir produzieren, vermutete Art. Martin ignorierte die Bemerkung. Hier. Er hatte die Seite gefunden. Es steht nicht einmal im niederländischen Wörterbuch. Outcast, Outdoor, Out-Einwurf, Outsider, kein Output. Die Zwischentür ging auf. Gerd sah vorsichtig durch den Spalt. Verpasse ich etwas? Was ist Output? Gerd kam mit einem unsicheren Lachen näher. Ist das nicht Produktion? Martin hatte das Englisch-Wörterbuch bereits aus dem Regal gezogen und schlug es auf. Was ist los? Fragte Gerhard. Ein Fragebogen vom Ministerium, um Martens Management zu messen. Es war zu hören, dass er es genoss. Output, las Martin mit lauter Stimme vor. Erstens Ertrag, Produktion. Zweitens Effekt, Fähigkeit. Was ist Ihre Fähigkeit? Meine Fähigkeit ist groß, aber meine Produktion ist niedrig. Er ließ sich in seinen Stuhl zurücksinken und sah ihn an, sarkastisch. Die Tür des Karteisystemraums ging auf. Job sah ins Zimmer, Lien stand hinter ihr. Was ist los? Fragte sie fröhlich. Der Minister will wissen, wie groß unser Output ist, sagte Martin. Sie kamen näher. Gerd hatte den Fragenkatalog hochgenommen und blätterte darin. Martin sah zu. Das ist der Anfang vom Ende, prophezeite er. Wir stehen am Vorabend unserer Entlarvung. Glaubst du? Fragte Art strahlend. Wie groß ist Ihr Output? Zitierte Martin. Unser Output für 1979 ist ein Aufsatz und ein Buch im Vergleich zu der fünfseitigen Publikationsliste der Abteilung Volkssprache. Was haben Sie denn all die Zeit über getrieben, meine Damen und Herren? Die Bibliothek geordnet, mein Herr, er lachte, sein Spott überzeugte Sie sichtlich vom Ernst der Lage. Glaubst du wirklich, dass wir in Gefahr sind? Fragte Kev besorgt. Er gab das Buch zurück. Du musst dir mal ausrechnen, was ein solcher Aufsatz den Staat kostet, sagte Martin. Das fragen wir auch. Wir sind 13. Durchschnittlich 50.000 Gulden. Das ist niedrig gerechnet. Das bedeutet 650.000 Gulden für einen Aufsatz und ein Buch. Was würdest du machen, wenn du Minister wärst? Und schon sind wir im sechsten Band, der die Jahre 82 bis 87 umfasst und sinnigerweise den Titel Abgang trägt, weil mehrere Abgänge zu verzeichnen sind. Kaum ist der Tod von Nicolins Mutter überwunden, stirbt Martens Lehrmeister Bertha einsam in einem Pflegeheim und schließlich müssen sich Marten und Nicolin auch von ihrem alten Freund Franz Fehn verabschieden, den eine Krebserkrankung das Leben kostet. Abschied nehmen heißt es auch für Direktor Balk, allerdings nicht vom Leben, sondern nur von der Arbeit. Nach vielen aufreibenden Jahren an der Spitze des Amsterdamer Volkskundeinstituts beschließt er, sich aufs Altenteil zurückzuziehen und überträgt seinem Stellvertreter Martin die kommissarische Leitung der Anstalt. Und schließlich ist es dann auch für Martin an der Zeit, sich zur Ruhe zu setzen. Nach 30 Jahren als wissenschaftlicher Beamter im Dienste der niederländischen Volkskultur und auf der Höhe seines Ruhms als international ausgewiesene Kapazität auf dem Gebiet, wir hörten es schon, der Dreschflegelforschung, hält er nun die Zeit für gekommen, dem Büro Lebewohl zu sagen. Hören wir eine kurze Episode, mit der dieser Band endet, ein Abschiedsessen mit seiner Abteilung in einem mexikanischen Restaurant. Bei diesem Essen sind seinerzeit Fotos geschossen worden, die wir Ihnen während des Vortrags von Wolfgang gern zeigen möchten. Von dem Essen im Restaurant konnte er sich später nur noch an wenig erinnern. Sie saßen an einem langen Tisch zwischen den anderen Gästen. Es war laut, Gelächter, Unterhaltungen, mexikanische Musik. Und je später es wurde und je mehr das Tageslicht, das durch die Fenster fiel, in die Abenddämmerung überging, umso mehr schien es ihm, als würde die Welt immer kleiner. Er saß in der Mitte, an der Wand zwischen Nicolin und Jitzke und gegenüber von Eve und unterhielt sich vor allem mit Eve mit dem Gefühl, dass die Leute um ihn herum nun, da er nicht mehr ihr Chef war, irgendwie zu Freunden geworden waren, was ihn dann und wann ungewöhnlich glücklich machte. Allmählich in eine träumerische Geistesabwesenheit versinken, sah er wie aus großer Distanz in die Runde, während er langsam aus seinem Glas trank und sich über seine Gefühle wunderte, als würde ihm nun erst so richtig bewusst, wie viel Sympathie er für die Leute empfand, mit denen er all die Jahre verkehrt hatte. Ich glaube, dass sie mich eigentlich doch mochten, sagte er, als er sehr spät und etwas unsicher auf den Beinen mit Nicolin im Dunkeln nach Hause ging. Er sagte es zögernd, mit einer Stimme, die vor lauter Emotion verstellt klang. Sie antwortete nicht sofort. Hattest du nicht den Eindruck? Ich weiß es nicht, sagte sie. Erst als er im Bett lag, merkte er, wie angespannt er war. Und er schlief dann auch erst ein, als die Mücken kamen und die Amsel zu singen begann. Und schon sind wir in Band 7, im letzten Band, der die Jahre nach dem Renteneintritt Martens beschreibt, 87 bis 89. Aber wie Weiland Herrn Bertha lässt auch Marten das Büro nicht ganz los. Vor der Pensionierung hat er darum gebeten, noch eine Weile den ehemaligen Schreibtisch von Herrn Bertha im Dachkämmerchen benutzen zu dürfen, um einige Projekte abzuschließen, wie er den Kollegen aus der Abteilung erzählt, in Wahrheit wahrscheinlich eher, um im Abklingbecken des Büros den kalten Entzug von Wichtelmännchen, Dreschflegeln, Mitwinterhörnern etwas weniger kalt zu gestalten. Aber die Atmosphäre im Büro hat sich nach dem Weggang Martens geändert. Seine Abteilung beginnt systematisch das einzureißen, was er in 30 Jahren eher so unermüdlicher wie sinnloser Arbeit aufgebaut hat. Und als Marten dann eines Tages ins Büro kommt, aber hören Sie selbst. Auf der Treppe zum zweiten Stock trafen Pastors und De Fleuter. Pastors nickte nur und ging gleich weiter. De Fleuter blieb stehen. Du hattest doch gesagt, dass du nicht mehr herkommen würdest, sagte er lachend. Marten lächelte. Ja, das habe ich gesagt. Er sah De Fleuter musternd an. Sein Gesicht hatte etwas Sonderbares, Glattes, wirkte nicht ganz menschlich, als wäre es aus Wachs. Aber du kommst trotzdem, er lachte laut. Da lagen noch ein paar Studien, die ich nie abgeschlossen habe, und das hat mich gewohnt. Was denn? Der Dreschflegel, die Sense, das amüsierte De Fleuter. Gibt es denn was her? Es gibt eine Menge her. De Fleuter musste darüber erneut lachen. Auch für die Wirtschaftsgeschichte Brabants, sagte Marten ironisch auf De Fleuters Lokalpatriotismus anspielend. Was denn zum Beispiel? Fragte De Fleuter ungläubig. Marten begann es zu erklären, wollte es kurz machen, stolperte in der Eile über seine eigenen Worte, war jedoch wie immer trotzdem zu umständlich, denn De Fleuter gab ihm mitten in seiner Erzählung plötzlich die Hand und stieg die Treppe hinunter. Marten setzte seinen Weg nach oben fort. Die Spannung im Kopf und in der Brust warnte ihn, dass es zum Reden noch zu früh war. Unwillkürlich blickte er zum Mattglas in der Tür des Sitzungsraums, stellte fest, dass Ad nicht da war, sah jedoch Licht hinter den Scheiben des Karteisystemraums und stieg unbemerkt weiter hinauf in den dritten Stock. Erst auf halber Treppe wurde ihm klar, dass De Fleuter so merkwürdig ausgesehen hatte, weil er sich den Schnurrbart abrasiert hatte. Das amüsierte ihn. Er öffnete die Tür der Dachkammer und blieb stehen. Werthers Schreibtisch war verschwunden. Der Raum war bis auf einen Papierkorb und ein bisschen herumliegenden Kram leer. Er sah es sich an, regungslos, zog die Tür langsam zu und ging die Treppe wieder hinunter. Hat Volkssprache jetzt doch das kleine Zimmer eingesackt? Fragte er, als er mit verhaltener Mut den Karteisystemraum betrat. Da, Job, was geht dich das an? Sie sah ihn frech in die Augen. Weil es reine Habgier ist, sagte er wütend. Neid. Hör mal, das weiß ich nicht, sagte sie widerwillig. Wo ist Berthas Schreibtisch geblieben? Fragte er ihre Bemerkung ignorierend. Den hat Ad jetzt. Ohne noch etwas zu sagen, ging er weiter zum Sitzungsraum. Berthas Schreibtisch stand dort, wo sich vorher Ads Schreibtisch und das Bücherregal, das als Raumteiler diente, befunden hatten. Für einen Moment wusste er nicht, was er tun sollte. Dann zog er nacheinander die Schubladen heraus, in die er seine Akten abgelegt hatte. Sie waren verschwunden. Stattdessen lagen dort nun Ads Papiere und Mappen. Er schob die Schubladen wieder zu und ging zurück in den Karteisystemraum. Weißt du vielleicht, wo meine Sachen geblieben sind? Fragte er, nicht sonderlich freundlich. Die liegen noch oben, Sie machte eine unwillige Kopfbewegung oben im kleinen Flur. War bereits wieder unterwegs, die Treppe zur Dachkammer hinauf. Im Bücherregal an der Wand des kleinen Flurs, der ebenso wie im zweiten Stock am Lichtschacht vorbei das Vorder- und Hinterhaus miteinander verband, lagen seine Papiere aufgestapelt in Kartons. Er erlebte es als feindselig, bedrohlich. Was passiert jetzt mit meinen Sachen? Fragte er, als er den Karteisystemraum wieder betrat. Die muss ich dann auch wegholen, sagte sie abwehrend. Vielleicht können Sie hier in den kleinen Flur zu Berthas Nachlass. Sie sah ihn wieder frech an. Da gehören Sie nicht hin. Sie gehören in den Keller zu Atz Material über den Weihnachtsbaum. Tja, so kann's gehen. Kehren wir noch einmal kurz an den Anfang zurück, das Büro als Lebenstrauma Voskols. Wir lachen Tränen über den ganzen Unsinn, den diese Leute da in ihrem Büro tagtäglich veranstalten, um sich die Zeit zu vertreiben. Und plötzlich bleibt uns das Lachen im Halse stecken, weil wir merken, wie oft uns doch da der Spiegel vorgehalten wird. Wäre Voskol mit einer solchen Einschätzung seines Werks, dessen Rest Sie leider selber lesen müssen, einverstanden gewesen? Ja, ich glaube auch, dass ein bisschen von Martin Koenig in uns allen steckt und viele von uns auch den Grundzweifel an dem kennen, was wir da den ganzen Tag über so treiben. Wir schlagen uns mit autoritären Chefs herum, wir ertragen die Launen und Marotten der Kollegen, machen eine mehr oder weniger langweilige und sinnlose Arbeit und vertreiben uns die Zeit auf überflüssigen Meetings, wobei es dann zu Hause vielleicht auch nicht immer ganz rund läuft. Ein niederländischer Theologe aus Hilversum, ein großer Fan von Feldbüro, der im Gottesdienst auch Predigten gehalten hat zu Het Bureau, hat es in einer seiner Predigten einmal ein Buch des Trostes genannt. Und vielleicht hat er gar nicht so Unrecht damit, denn irgendwie ist es tröstlich, wenn man weiß, dass man nicht so ganz allein dasteht. Ja, jetzt habe ich den Gerd Busse am Telefon, der die wundervolle Tat vollbracht hat, den Roman Zyklus, das Büro zu übersetzen, mit insgesamt über 5000 Seiten. Wirklich eine heroische Meisterleistung. Und zu Beginn hätte ich da eine etwas gemeine Frage, zumindest für diese über 5000 Seiten Roman. Wie würden Sie denn das Büro kurz zusammenfassen? Was geschieht da eigentlich? Vielleicht sollte ich erstmal sagen, was das Büro eigentlich ist. Also es handelt sich um einen Schlüsselroman, in dem ein Amsterdamer Volkskundler sein 30-jähriges Arbeitsleben an einem kleinen, halbvergessenen Volkskundeinstitut unter einem gewissen Direktor Bertha, das ist ein ganz durchtriebener, homosexueller Quasi-Wissenschaftler, der so ein Strippenzieher, bei dem steigt er ein und beschreibt dann sein Arbeitsleben. Es ist also eine Art fiktionalisierte Berufsautobiografie. Im Mittelpunkt des Romans steht Martin Koenig. Martin Koenig ist das alter Ego des Autors Jeje Voskol, ein etwas kontaktscheuer, an sich selbst zweifelnder Zeitgenosse, der allmählich Karriere in diesem Büro macht und vom kleinen wissenschaftlichen Beamten allmählich zum Abteilungsleiter und schließlich sogar zum kommissarischen Direktor des Büros aufsteigt. Wie in jedem Büro herrscht auch in diesem Volkskundeinstitut der ganz normale Wahnsinn. Also man forscht dort über den Wichtelmännchenglauben in den Niederlanden oder ein anderes großes Projekt, das ist die Nachgeburt des Pferdes. Also da schickt man Fragebogen ins Land zu den sogenannten Korrespondenten und fragt sie dann, was hat man früher bei ihnen mit der Nachgeburt des Pferdes gemacht? Hat man sie A vergraben, hat man sie B in den Baum gehängt oder hat man sie C auf den Misthaufen geworfen oder D gar ins Feuer geworfen? Es gibt dann natürlich auch so ein internationales Projekt, das ist ein Ewigkeitsprojekt, der sogenannte Europäische Atlas der Volkskultur. Also da trifft man sich dann international an einem schönen Ort irgendwo in Europa mit den europäischen Kollegen und tauscht sich dann über also etwa die Wände des Bauernhauses aus? Also wie sind die Wände da in Dänemark errichtet worden? Wie sind die Wände auf dem Balkan errichtet worden? Ja. Besonders interessant ist auch die Exkursionen nach Osteuropa in das damalige, nach Ungarn zum Beispiel, glaube ich. Das fand ich sehr faszinierend. Ja, ein Höhepunkt der Institutsgeschichte, wo gegen den damaligen Vorstandsvorsitzenden des Europäischen Atlas, Professor Horvatic aus Zagreb, geputscht wurde unter maßgeblicher Beteiligung von Mahd. Naja, und an solchen Projekten arbeitet man. Nicht vergessen sollte man auch die sogenannte Bibliographie des geistlichen Liedes in den Niederlanden vor 1800. Das ist auch so ein sich ewig hinziehendes Projekt. Irgendwann fragt der Fördermittelgeber, was da nur aus diesem Projekt geworden wäre nach 13 Jahren, ob es da schon Ergebnisse gibt. Dann geht Martin zu dem Kollegen hin, der ist in seiner Abteilung, weiß aber, hat eigentlich nie wirklich verstanden, was er da nun genau macht und gemacht hat in all den Jahren, und fragt ihn, wie es denn um dieses Projekt bestellt ist. Also, und dann kriegt er die Antwort, ja, ganz schlecht. Und dann fragt er, naja, und wann ist es denn fertig? Und dann sagt er ihm, das wird nie fertig, weil damals die Forschungsfrage falsch gestellt worden ist. Ja. Und naja, und daneben geht es um das allgemeine Klein-Klein, das in einem solchen Büro an der Tagesordnung ist. Also Sitzungen, Machtkämpfe untereinander, Bürotratsch, der Streit darum, wer das Motiv für die jährliche Neujahrskarte aussuchen darf und ob man die Namen der Mitarbeiter auf der Anwesenheitstafel jetzt alphabetisch, demokratisch oder nach Hierarchiestufen anordnen soll. Es geht natürlich nach Hierarchie. Hm. Vor allem aber geht es um die Hauptfigur Martin Konings, und es geht darum, wie er seine Leute an der Arbeit hält, beziehungsweise sie überhaupt erst dazu kriegt, dass sie arbeiten. Der Krankenstand ist dort relativ hoch. Und es geht auch darum, dass er ständig gegen das eigene Gefühl ankämpft, dass das, was er tut, eigentlich vollkommen sinnlos ist. Also ein Schlüsselsatz in dem Roman lautet, das ist also eine Episode, wo Martin einen neuen Mitarbeiter sozusagen einarbeitet, und er fragt ihn, Herr Martin, Herr Koning, was tun Sie hier eigentlich? Und dann sagt er ihm, wenn der Minister hier hereinkommen würde und mich fragen würde, Herr Koning, was tun Sie hier eigentlich, dann müsste ich ihm sagen, nichts, Exzellenz, meine Arbeit ist vollkommen sinnlos und ohne jeden Wert. Naja, und es geht dann hauptsächlich um das Büro, aber es geht auch um das Zusammenleben der Hauptfigur Martin Konings mit seiner Frau Nicoline, eine Linke durch und durch, die es hasst, was ihr Mann im Büro so den ganzen Tag treibt, und die es überhaupt hasst, dass er arbeiten geht, und die ihm das Leben dadurch noch schwerer macht, als er es ohnehin schon hat. Kurzum, das Büro ist ein Buch ohne Plot, wie das Leben selbst. Hm. Aber es ist urkomisch und zugleich auch tieftraurig. Ja, es werden da Tätigkeiten uns vorgestellt, die auf Ewigkeit angelegt sind. Zumindest genau. In den 60er, 70er Jahren später werden härtere Bandagen zur Hand genommen. Ja, wie hat sich das für Sie als der Übersetzer angefühlt? Sie haben ja schon sehr früh angefangen, schon um 2000 rum oder vielleicht vorher schon, sich damit mit diesem in den Niederlanden sehr erfolgreichen Roman zu beschäftigen. Und jetzt haben Sie die letzten 5 Jahre wurde das sukzessive erst bei Beck und dann im Verbrecherverlag auch tatsächlich jetzt zu Ende übersetzt und verlegt. Wie hat es sich dann angefühlt, bei am Ende von Band 7 angekommen zu sein für Sie als Übersetzer? Als ich fertig war, habe ich mich ein bisschen gefühlt wie Martin Koning nach seiner Pensionierung. Also plötzlich hatte man wieder Zeit für die schönen Dinge des Lebens, aber es fehlt auch irgendwie ein wichtiger Teil in seinem im eigenen Leben. Ja. Aber ich war natürlich auch erleichtert, dieses Riesenprojekt, das mich insgesamt über 20 Jahre beschäftigt hat, endlich zu Ende gebracht zu haben. Denn Sie haben das eben schon angedeutet, es war alles andere als leicht, zunächst einen Verlag dafür zu finden. Also ich habe das den Roman 1998 kennengelernt und war sofort begeistert und habe mich sofort auf die Suche nach einem Verlag gemacht. Habe es mir aber etwas leichter vorgestellt, denn diese Odyssee hat mich 13 Jahre gekostet, bis ich dann den Beck-Verlag endlich soweit hatte, dass er den ersten Band machen wollte, der dann allerdings gleich nach dem ersten Band den Stecker gezogen hat, weil es sich zwar gut verkauft, relativ gut verkauft hat für einen Roman eines hierzulande unbekannten Autors. Aber Beck hat auf einen Bestseller spekuliert und das ist es leider nicht geworden. Mhm. Und naja, und dann war natürlich, nachdem Beck das eingestellt hatte, war natürlich Holland in Not. Und dann haben wir alles Mögliche versucht, um Verlage zu kontaktieren, zu überlegen, wie kann man es machen. Und naja, und das ist uns zum Schluss dann mit dem Verbrecherverlag gelungen, der es fortgesetzt hat und auch zu Ende geführt hat. Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, dass das natürlich, das kann ein Einzelner überhaupt nicht leisten, sondern dafür muss man Unterstützung haben. Ich habe viel Unterstützung bekommen. An erster Stelle natürlich von Jörg Sundermeier, dem Chef des Verbrecherverlages. Dann auch von den Lektoren Christina Wengwarz und Ulrich Vohr, die also jeden Stein im Roman umgedreht haben, also in der Übersetzung umgedreht haben und dafür gesorgt haben, dass der Text unheimlich gut läuft und dass die Dialoge gut funktionieren. Ja. Also ich merke das immer wieder, wenn wir Lesungen machen, dass sie da einfach wunderbare Arbeit geleistet haben. Mhm. Auch dem Ex-Beck-Lektor Ulrich Nolte, beziehungsweise ist er immer noch Lektor, dem ich sehr dankbar bin, dass er dieses Projekt überhaupt publikationsfähig hier gemacht hat in Deutschland. Und last but not least haben großen Anteil an dem Projekt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nederlands Letterenfonds in Amsterdam gehabt, die für eine großzügige Förderung der Übersetzung gesorgt haben, aber auch sonst immer ansprechbar waren, wenn es da Probleme gab. Und Probleme gab es da eigentlich fast täglich. Hm. Ja. Ja, wo wir gerade bei Problemen sind, Martin Koning, der träumt schon mitunter auch mal was und manchmal hat er auch reguläre Albträume. Und wie ist das bei Ihnen gewesen? Für die meisten arbeitstätigen Menschen sind Albträume von Arbeit ja wirklich nichts Ungewöhnliches. Also mir selber ging das eigentlich auch immer so. Träumt man als Übersetzer vom Übersetzten oder von den Schwierigkeiten, die man da hat? Nein, ich träume nicht vom Übersetzen und Albträume habe ich davon schon gar nicht. Aber es ist natürlich ständig im Hinterkopf, insbesondere bei so einem großen Projekt. Wenn ich zum Beispiel nach einem bestimmten Wort oder nach einer bestimmten Wendung suche und einfach nicht drauf kommen kann, manchmal hat man ein Brett vorm Kopf, dann beschäftigt mich das auch bei den ganz normalen Alltagstätigkeiten. Und oft ist es so, dass ich dann beim Einkaufen oder beim Fahrradfahren oder beim Joggen plötzlich einen Gedankenblitz kriege und das löst dann jedes Mal, wie bei Martin Koning, wenn ihm wieder einmal in Anführungsstrichen ein menschlicher Kontakt gelungen ist, löst dann immer so ein kleines Glücksgefühl aus. Und das ganz große Glück finde ich dann bei der Übersetzung guter Gedichte, bei denen man natürlich ständig nach dem richtigen Wort und den richtigen Wendungen sucht und dass das Ganze gut klingt. Und die so kann eine Gedichtübersetzung eine ganze Salve gleich von Glücksmomenten auslösen. Ja, Martin Koning, der hat ja auch einige Worte, die schwierig zu übersetzen sind, benutzt. Zum Beispiel ist mir da in einem Interview das Wort Mythos oder so ähnlich, wie spricht sich das aus? Ja, Mythos. Aufgefallen, dass dadurch dann gelesen, dass das wohl sie sehr viel Nerven gekostet hat, das irgendwie in irgendein in ein historisches Deutsch zu übersetzen. Was bedeutet das? Das Wort Mieters, das ist aufgekommen in den 20er Jahren in den Niederlanden. Es ist abgeleitet von Sodemieter und hat so eine sexuelle Konnotation. Also es geht um Sodomiten, also die Betreiber wieder natürlicher Liebe. Und das ist dann verkürzt worden auf Mieters. Und das heißt, das bedeutet so viel wie toll einfach, ne? Mehr nicht. Hat aber diesen sexuellen Einschlag damals gehabt und zu Zeiten, in denen der Roman spielt, auch immer noch. Ne? Also man benutze dieses Wort eigentlich nur in bestimmten Kreisen, also eher so ein bisschen Studentikos klingt das. Und da muss man natürlich gucken, dass man nicht ein Wort nimmt, das anachronistisch ist oder das regional gefärbt ist. Also wir haben da ganz viel versucht. Am ehesten würde noch das Wort geil passen. Aber das ist erst, soweit wir es herausfinden konnten, erst später gekommen. Knorke würde auch noch gehen, aber das ist doch stark so ein bisschen so berlinerisch, genau. Und zum Schluss haben wir uns auf Scharf geeinigt. Ja, mir gefällt das sehr gut, dieses Scharf. Da war ich am Anfang auch ein bisschen irritiert, aber irgendwie nimmt man das dann auch als typisch niederländisch hin, obwohl man das ja natürlich auch gar nicht weiß, wenn man nicht täglich in den Niederlanden verkehrt. Ja. Aber man nimmt das durchaus dann, glaube ich, nimmt sich das ganz gut an, dass die Menschen da eben so sprechen. Ja, das ist so ein ganz eigener Duktus. In den Niederlanden war dieses Mieters, das war ein vergessenes Wort, und das ist eigentlich durch den Roman ist es wieder in den Alltagsgebrauch übergegangen. Ne? Also das hört man heute wieder. Ne? Das ist schön. Also das war auch ein sehr erfolgreicher Roman und man sieht, Bücher können noch was bewirken. Ja, genau. Ja, wie war das bei Ihnen mit den Dialekten oder so lokale sprachliche Unterschiede der Romanfiguren? Wie haben Sie das übersetzerisch in den Griff bekommen? War das sehr schwierig? Ich habe das große Glück, dass ich aus Südoldenburg stamme. Also das ist die Region, für Sie vielleicht zum Verorten ganz grob, zwischen Bremen und Hannover, und bin damit Plattdeutsch aufgewachsen. Das war eine große Hilfe, um die Dialektpassagen in Het Bureau, also die echten Dialektpassagen, wo etwa Gespräche mit Bauern auf dem platten Land in den Niederlanden wiedergegeben werden, um diese Passagen nachzubilden. Weil das Plattdeutsch zum einen relativ nah am Niederländischen ist, andererseits aber so weit vom Hochdeutschen entfernt ist, dass es so wie die exotisch klingt. Naja, und dann habe ich also mein Südoldenburger Platt als so eine Art Basisdialekt genommen und habe das mal ein bisschen verfremdet, um nicht so das Südoldenburger Platt so für jeden Südoldenburger Plattsprecher erkennbar zu machen. Und habe es gleichzeitig so aufgehübscht, dass es auch ein hochdeutscher Leser, wenn er sich ein bisschen Mühe gibt, noch so halbwegs verstehen kann. Und für andere Dialekte, da wird also auch zum Beispiel viel Amsterdamer Platt gesprochen, da habe ich Soziolekte gewählt. Also zum Beispiel eine ganz platte Umgangssprache, weil das einfach komisch geklungen hätte, wenn ich die jetzt hätte Berlinern lassen zum Beispiel. Ne? Ja, mir war die niederländische Literatur vorher noch gar nicht so sehr begegnet, einmal abgesehen von meiner Kindheitslektüre der Serie Pietje Puk. Ja. Und ja, auch der niederländische Humor wurde mir durch das Büro auf jeden Fall sehr nahe gebracht und hat mir auch sehr gefallen. Gibt es denn, Sie übersetzen ja noch viel mehr Sachen aus dem Niederländischen, andere Romane. Haben Sie noch Tipps für die Leser, die jetzt mit dem Büro fertig sind und die dann weiter nicht mehr ohne diesen Humor leben können und noch weitere gute, schöne Romane aus dem Niederländischen lesen möchten? Ja, ja, da fällt mir natürlich einiges ein, aber da fällt mir insbesondere einer ein, den auch Voskuil sehr verehrt hat, der auch ein paar Mal im Roman auftaucht. Unter anderem hat er ihm, ich glaube, der Band 5, der heißt Und auch Wehmütigkeit. Das ist nach einem Gedicht von einem flämischen Autor namens Willem Elschrott, also eine Hommage an den. Und Willem Elschrott, der schreibt auf eine ganz ähnliche Art und Weise oder hat geschrieben. Da gibt es zwei Romane, einmal Käse und Leimen. Und Willem Elschrott, er war eigentlich ein Werbetreibender, also er hatte ein Werbebüro damals in Antwerpen, also er ist 1962, glaube ich, oder 66 gestorben. Hat sehr stark autobiografisch geschrieben, unheimlich witzig geschrieben, also hat sein eigenes Familienleben da verarbeitet, auf eine ganz humorvolle Weise, aber auch gleichzeitig so dieses, was auch bei Het Bureau immer da ist, also über der ganzen Geschichte liegt dann so eine Firnisschicht von Traurigkeit, also in seinem Roman Käse von Willem Elschrott. In dem Roman Käse geht es zum Beispiel um das Streben eines kleinen Angestellten, der sich selbstständig machen will als Käsehändler und furchtbar scheitert. Ne? Und das ist urkomisch, aber gleichzeitig auch tief traurig. Ne? Ja. So, das ist einer. Ich mag sehr gerne Kolumnisten. Da gibt es zwei, Simon Kamichelt, sehr zu empfehlen, und Karel van der Dreve, die auch ein ganz ausgeprägten, ganz besonderen Humor haben. Und empfehlen möchte ich vor allem einen Kolumnenband, der bei Reklam erschienen ist, vor 2 Jahren, von Peter Steins, Der Sinn des Lesens. Das ist ein Kolumnenband, in dem der Autor auf eine sehr persönliche und sehr unterhaltsame Weise Werke der Weltliteratur bespricht und sie dann in Beziehung zu seiner ganz furchtbaren Krankheit setzt. Peter Steins war an ALS erkrankt, das ist eine Muskelkrankheit oder Nervenkrankheit mit einer ganz schlechten Prognose. Er ist vor anderthalb Jahren etwa gestorben. Und er hat dann also Werke aus der Weltliteratur genommen und hat die auf eine ganz wunderbare, ganz humorvolle Weise auch nochmal besprochen. Eines dieser Werke, und damit kann man dann wunderbar an das Büro anknüpfen, eines dieser Werke, das er da bespricht, ist auch das Büro. Das ist wunderbar. Und dann möchte ich nochmal ganz zum Schluss, dann höre ich auch auf, das ist eigentlich kein niederländischer Autor, sondern ein deutscher Autor, der aber mich immer wieder an ganz vielen Stellen an Voskuhl und das Büro erinnert. Das ist Gerhard Henschel mit seiner Martin-Schlosser-Chronik bei Hoffmann und Campe, mittlerweile im 7. Band erschienen. Der 8. Band ist jetzt für den Herbst angekündigt. Ja, den kenne ich auch, der ist sehr empfehlenswert. Arbeiterroman oder so war da. Ganz genau. Ja, also wenn wir nochmal zu Jeje Voskuhl zurückkehren, der hat ja das Büro so zwischen 95 und 2000, glaube ich, wurde das publiziert und in den frühen 90er Jahren hat er das geschrieben, aber der hat ja in seiner Jugend oder in seiner, also noch relativ jung war, auch schon einen Roman veröffentlicht, nämlich den Roman Beinader Insin oder so ähnlich. Ja, wird das denn nochmal übersetzt für all die Leute, die jetzt das Büro durchhaben und dann noch weiterlesen wollen? Oder ist das vielleicht wirklich so ein Jugendwerk, was vielleicht dann doch nur für einen speziellen Leserkreis zu empfehlen ist? Naja, in den Niederlanden gibt es viele Fans dieses Debütromans von Jeje Voskuhl von 1962. Ob er nochmal übersetzt wird, das sollten Sie vielleicht mal den Verleger des Verbrecherverlags, Jörg Sondermeier, fragen. Das kann ich nicht entscheiden. In diesem Roman geht es um die Studentenzeit Marten Konings. Also da taucht auch schon Marten Koning und Nikolin und auch einige der Figuren, die auch in das Büro auftauchen, die tauchen in Beinader Insin, bei näherer Betrachtung heißt es übersetzt, auch schon auf. Das ist auch ein ziemlich dickes Ding, allerdings nur ein Band, aber ich glaube 1200 Seiten stark. Beinader Insin ist ein bisschen so der Urfaust. Also an diesem Roman hat Voskuhl sich eigentlich orientiert, als er das Büro geschrieben hat. Das hat er mir auch mal erzählt. Dass er sagte, naja, ich wusste, wie ich sowas grundsätzlich machen kann, hinkriegen kann. Ich wusste nicht, ob ich das schaffe, wirklich diese ganzen 30 Jahre Arbeitsleben zu erzählen, aber ich wusste, ich musste es ungefähr so machen wie in Beinader Insin. Na, und ist aber ein etwas anderer Roman, also da meines Erachtens fehlt da so ein bisschen der Humor, der bei das Büro da ist und die Abgeklärtheit, also da wird es ist doch eher so ein bisschen so existenzialistisch, kommt es mir vor. Aber wie gesagt, es gibt viele Fans. Ich persönlich würde lieber, wenn ich die Wahl hätte, zwei andere Sachen von ihm machen. Mhm. Einmal De Mutter von Nikolin, die Mutter von Nikolin. Das ist ein Roman über die demente Schwiegermutter von Voskuhl. Dieser Roman spielt während der Zeit, die auch in das Büro beschrieben wird. Und Voskuhl hatte ja eine besondere Beziehung zu dieser Schwiegermutter, also ist auch wieder ganz dialogisch erzählt, hatte eine besondere Beziehung zu dieser Schwiegermutter. Er ist auch in Den Haag neben seiner Schwiegermutter begraben. Ich glaube, da gibt es nicht viele, die sich neben der Schwiegermutter begraben. Dann gibt es noch einen Roman, De Bürmann, der Nachbar, spielt in der Zeit nach das Büro. Und das ist ein Roman, wo es um die beiden homosexuellen Nachbarn der Voskuhls in der Heringracht in Amsterdam geht. Ja, und das ist und der hat wiederum viel Humor und ist auch wieder stark dialogisch aufgebaut, episodenhaft und das ist ein schöner Roman, der wird mich schon reizen. Ja, dann kann man also nur die Leser und Leserinnen nochmal aufrufen, endlich mal noch mehr Bürobände zu kaufen, damit der Verbrecherverlag ganz reich wird und dann noch viel mehr von Voskoll verlegen kann, weil das was ist ja auch nicht so einfach. Die haben ja schon diese gigantische, mühsam Ausgabe und dann die Büroausgabe, also der Verbrecherverlag. Kann man da auf jeden Fall nur loben für solche verlegerischen Mammutprojekte. Ja, und jetzt noch was anderes. Sie haben ja, als Sie angefangen haben, Voskoll zu übersetzen, ihn auch noch persönlich kennenlernen dürfen sogar. Wie war es denn bei Voskolls zu Hause? Das stellt man sich eigentlich sehr interessant vor, wenn einem immer Nikolin und Martin da in den Texten begegnen und man sie dann persönlich kennenlernt. Ja, das war immer sehr nett und sehr gastfreundlich bei Kaffee und Geneva natürlich. Vor allem aber war es interessant, weil man sich dann sozusagen in der Romankulisse von das Büro bewegte, weil ein Großteil des Romans spielt sich ja in der Wohnung der Voskolls beziehungsweise bei Martin und Nikolin ab. Und für mich war das auch immer eine Gelegenheit, dann meine eigene Übersetzung zu überprüfen. Beispielsweise wird irgendwo im Roman mal ein Bücherregal im Wohnzimmer oder das Ornament am Kamin beschrieben und das konnte ich mir dann im Original angucken oder auch mal ein Foto machen. Ich bin immer noch regelmäßig zu Besuch bei der Witwe, die inzwischen 91 Jahre alt ist und die mir nach dem Tode ihres Mannes 2008 in der Übersetzungsphase also sehr offen und freigebig all meine Fragen beantwortet hat, soweit sie es konnte. Beispielsweise kann ich mich noch daran erinnern, dass ich einmal mit meinem Lektor Ulrich Nolte vom Beck Verlag, also Ulrich Nolte und ich, wir machen immer noch einmal im Jahr machen wir eine Het-Büro-Tour und dann besuchen wir auch Lucie Voskoll, die Witwe. Und dann haben wir einmal die Gelegenheit benutzt und haben die ganze Wohnung mal ausgemessen und haben dann einen Grundriss angefertigt. Beziehungsweise Lucie hat bei einem anderen Besuch hat sie mir mal das eheliche Schlafzimmer gezeigt. Wo dann, und das fand ich ganz rührend, wo dann der Nagel noch in der Wand war, an dem Martin nachts immer seine Armbanduhr aufgehängt hat, was auch im Roman eine kleine Rolle spielt. Ja, man gewinnt ja vielleicht auch einen anderen Blick auf die Figuren. Zum Beispiel Nikolin, denke ich immer, dass sie auch schon ein bisschen zugespitzt dargestellt wird. Also wahrscheinlich, es ist ja so ein bisschen ein Schlüsselroman, aber ich denke, es ist vielleicht auch ganz gut zu erkennen, dass das doch auch ein fiktiver Roman ist, keine Autobiografie. Es ist sehr stark autobiografisch. Ich habe mit vielen Personen aus dem Roman, mit vielen Figuren aus dem Roman gesprochen, die sich da also sehr stark drin wiedererkannt haben. Und das ist auch so bei Lucie Voskoll. So, sie sagt allerdings einschränkend, wir hatten eine sehr glückliche Ehe. Das sollte man zwar kaum glauben, aber die war doch wirklich sehr, sehr glücklich und sehr harmonisch. Aber leider hat Han immer nur aus unserer Ehe die Teile rausgenommen und im Roman verarbeitet, wo wir uns gestritten haben. Ja. Tja. Und um das noch zu erwähnen, Voskoll ist seinerzeit in den Niederlanden in der Rezeption immer wieder vorgeworfen worden. Er hat ja eigentlich nur ganz platt die Wirklichkeit abgebildet und sein Tagebuch abgeschrieben und Sitzungsprotokolle abgeschrieben. Das ist einfach nicht wahr, das ist großer Unsinn. Man merkt es schon als Leser natürlich, aber insbesondere als Übersetzer, weil das ist unglaublich gut komponiert. Also das fängt irgendwo an einer ganz interessanten Stelle an, so eine Episode. Die hört dann auch ganz oft mit so einem kleinen Cliffhanger auf. Ne? Und zwischendurch sind dann auch immer noch kleine Bonbons verstreut. Na, und der Peter Steins, über den ich eben gesprochen habe, der hat mal über das Büro gesagt, das ist wie so ein Eisberg. Man sieht eigentlich nur ein Siebtel und sechs Siebtel dieses Eisbergs, die sind unter Wasser. Also das muss man sich im Kopfkino sozusagen dazu denken. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich schön für das Gespräch und kann dann dem Büro nur jede Menge neue Leser und Leserinnen noch wünschen und auch der Lesung hier in Leipzig, die am Freitag um 19.30 Uhr im Sächsischen Psychiatriemuseum wohl sein wird, wünsche ich ebenfalls viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Da wird auch Gerd Busse dann mit dabei sein und Wolfgang Schiffer, glaube ich, oder? Ja, Wolfgang Schiffer. Schiffer und unser Lektor Ulrich Vohr wird die Moderation machen. Und wir werden ganz viel lesen natürlich. Wir werden aber auch Bilder zeigen, also etwa die Karte der Nachgeburt des Pferdes wird dort zu besichtigen sein. Oder die Mitarbeiter, die Martin Koning eingestellt hat, also die realen Mitarbeiter, kann man sich dort anschauen. Na, einen Blick ins Originalmanuskript kann man werfen. Wir werden ein kurzes Interview mit Lucio Foskel, also einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview vorführen, und der Meister selbst, den werden wir auch noch mal in einem kleinen Video zeigen können. Oh, das klingt sehr gut. Dann muss ich da auf jeden Fall hin. Denn Wolfgang Schiffer ist auch ein begnadeter Bürovorleser. Das habe ich letztes Jahr. Ja. Der zurzeit auch in Köln scheinbar eine Komplettlesung angekurbelt hat. Genau. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schön für das Gespräch bei Gerd Busse, dem Übersetzer von Das Büro, erschienen im Verbrecherverlag. Und ja, dann bis zur Lesung am Freitag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Genau. Ja, das war doch ganz gut soweit. Also ich werde zwischendrin noch.